bis er schließlich seine 7 Sachen packte und die Stadt verließ. Er wurde verjagt, weil er den Henker machen wollte. Aber was anderes wollt ihr doch auch nicht, oder? Nein, nein, nein, nichts anderes wollt ihr. Und ich verstehe auch, warum. Eure Selbstachtung verlangt nach einem Opfer. Jawohl! Und dieses Opfer soll ich sein. Doch, doch, doch, doch! Denn eure Selbstachtung ist zu Schaden gekommen. Ihr könnt es nicht ertragen, dass ein sogenannter netter Mann euch Angst macht, euch die Knie zum Schlottern bringt, euch nachts in eure Pferche treibt wie eine Herde Schafe. Dass er jeder tropfende Hahn ist, jeder tanzende Schatten, jede knarrende Diele. Dass jedes Geräusch eine Demütigung für euch bedeutet. Ihr müsst den netten Mann töten, um zu beweisen, dass ihr euch nicht fürchtet vor ihm. Und da seid ihr jetzt. 200 Mann hoch. Ob ich wirklich der nette Mann bin oder nicht, spielt keine Rolle. Einer muss büßen für eure Schande. So viel dazu. Und jetzt sage ich euch noch etwas über den netten Mann.